mit der Ungerechtigkeit, zu der uns die Erbitterung treibt? Mach dich meinem Ärger gegen Juliette Luft. Warum bist du ihm nur bei den Weihnachtsbäumen zu Hilfe gekommen? Du hättest ihn schmoren lassen müssen. Ich bin ihm zu Hilfe gekommen? Ja, du hast an seiner Stelle geantwortet. Doch nur, weil mir deine Frage ein bisschen ungehörig vorkam. Und ob sie ungehörig war, ein Grund mehr, sie ihm zu stellen, und sei es nur, um seinen Intelligenzgrad zu testen. Immerhin ist er doch Kardiologe. Vielleicht ist er in ferner Vergangenheit mal intelligent gewesen, heute, so viel ist klar, ist ihm davon nichts geblieben. Macht er dir nicht eher den Eindruck, als ob er ein Problem hat? Er hat so ein unglückliches und schicksalsergebenes Gesicht. Hör mal, Juliette, du bist hinreißend, aber wir sind nicht St. Bernhard. Glaubst du, er kommt morgen wieder? Woher soll ich das wissen? Ich merkte, dass ich die Stimme erhob. Wie der letzte Dutzendmensch ließ ich meine Wut an meiner Frau aus. Entschuldige. Dieser Typ macht mich rasend. Wenn er nun morgen wiederkommt, was machen wir dann, Emil? Ich weiß nicht. Was meinst du? Ich fühlte mich mutlos. Sie sagte mit einem Lächeln, vielleicht kommt er morgen nicht. Vielleicht. Aber daran glaubte ich nicht mehr. Um 4 Uhr am nächsten Nachmittag klopfte es. Wir wussten, wer es war. Monsieur Bernardin schwieg. Man sah ihm an, dass unsere mangelnde Gesprächigkeit ihm als der Gipfel der Unhöflichkeit erschien. 2 Stunden später ging er wieder. Morgen, Juliette, gehen wir 4:10 aus dem Haus. Wir machen einen Spaziergang. Sie lachte laut auf. Am nächsten Tag um 3:50 gingen wir los, zu Fuß. Es schneite. Wir waren glücklich, wir fühlten uns frei. Noch nie hatten wir an einem Spaziergang so viel Freude gehabt. Meine Frau war 10 Jahre. Sie warf den Kopf in den Nacken, um das Gesicht dem Himmel entgegenzustrecken. Sie sperrte den Mund weit auf und versuchte, so viele Flocken wie möglich zu schlucken. Sie gab vor, sie zu zählen. Von Zeit zu Zeit nannte sie mir eine unwahrscheinliche Zahl. 155! Lügnerin! Im Wald blieben unsere Schritte geräuschlos wie der fallende Schnee. Wir sagten nichts. Wir machten wieder Bekanntschaft mit einem Schweigen, das dem Glück gleichkommt. Die Nacht ließ nicht lange auf sich warten. Die Helligkeit hielt sich dank dem allgegenwärtigen Weiß. Wenn Stille sich zu einem Stoff verdichten könnte, wäre es der Schnee. 6 Uhr war vorbei, als wir nach Hause kamen. Die noch frischen Spuren eines einzelnen Menschen führten bis vor die Tür und kehrten dann zum Nachbarhaus zurück. Wir nahmen sie mit schallendem Gelächter auf. Besonders diejenigen Stapfen, die ein langes, vergebliches Warten anzeigten. Wir glaubten, darin lesen zu können. Wir erkannten genau Monsieur Bernardins verdrossene Miene. Er muss es sehr ungezogen von uns gefunden haben, dass wir nicht da waren, um ihn zu empfangen. Juliette war sehr ausgelassen. Sie kam mir überreizt vor. Das Zusammentreffen dieses zauberischen Spaziergangs mit dem Missgeschick des Herrn Doktor hatte sie in einen leichten Rauschzustand versetzt. Ihr war im Leben so wenig begegnet, dass sie auf alles mit einer unerhörten Intensität reagierte. Nachts schlief sie unruhig. Am nächsten Morgen hatte sie Husten. Ich machte mir Vorwürfe. Wie hatte ich nur zulassen können, dass sie ohne Kopfbedeckung im Schnee herumlief und hunderte von Flocken schluckte? Es war nichts Ernstes, aber an diesem Tag wieder spazieren zu gehen, kam nicht in Frage. Ich machte Kräutertee und brachte ihn ihr ans Bett. Ob er heute kommen wird? Wer er war, verstand sich für uns inzwischen von selbst. Vielleicht hat es ihn abgeschreckt, dass wir gestern nicht da waren. An den anderen Tagen hatten wir 4 im Wohnzimmer Licht. Heute könnten wir es dunkel lassen. Gestern hat auch kein Licht gebrannt. Das hat ihn nicht abhalten können. Sind wir eigentlich verpflichtet, ihm aufzumachen, Emil? Ich seufzte und dachte mir, dass die Wahrheit eben immer aus unschuldigem Munde spricht. Du stellst eine gute Frage. Du hast noch nicht geantwortet. Das Gesetz zwingt uns nicht, ihm aufzumachen. Die Höflichkeit aber gebietet es uns. Sind wir zur Höflichkeit verpflichtet? Schon wieder hatte sie einen wunden Punkt getroffen. Niemand ist zur Höflichkeit verpflichtet. Also? Das Problem, Juliette, ist nicht, was unsere Pflicht ist, sondern was in unserer Kraft liegt. Ich verstehe nicht. Wenn man 65 Jahre Höflichkeit hinter sich hat, ist man dann noch imstande, darauf zu pfeifen? Sind wir denn immer höflich gewesen? Schon, dass du mir diese Frage stellst, beweist doch, wie tief unsere Manieren in uns eingewurzelt sind. Wir sind so höflich, dass unsere Höflichkeit uns nicht mehr bewusst wird. Gegen sein Unbewusstes aber kann man nicht ankämpfen. Könnte man's nicht mal versuchen? Wie? Wenn er an die Tür klopft und du bist im Obergeschoss, ist es doch normal, dass du ihn nicht hörst. Besonders in deinem Alter. Es wäre nicht mal grob. Warum sollte ich im Obergeschoss sein? Weil ich im Bett liege und weil du bei mir sitzt. Das geht ihn ohnehin nichts an. Es ist nichts Unhöfliches daran, im Obergeschoss zu sein. Es kam mir so vor, als hätte sie recht. Um 4 Uhr war ich im Obergeschoss und saß im Zimmer bei der Kranken. Es klopfte an die Tür. Juliette, ich höre ihn. Das weiß er doch nicht. Du könntest ihn auch nicht hören. Ich höre ihn aber sehr gut. Du könntest eingeschlafen sein. Zu dieser Zeit? Warum nicht? Ich bin krank und du hast mir Gesellschaft geleistet und bist eingeschlafen. Mir war nicht mehr wohl in meiner Haut. Die Kehle war mir wie zugeschnürt. Meine Frau hielt meine Hand, wie um mir Mut zu machen. Er hört gleich auf. Da irrte sie sich. Er hörte nicht nur nicht auf, sondern klopfte immer lauter. Das Haus hatte nur 2 Stockwerke, aber um ihn nicht zu hören, hätte ich mindestens im 5. Stock sein müssen. Die Minuten vergingen. Inzwischen drosch Monsieur Bernardin wie ein Wahnsinniger gegen unsere Tür. »Er wird sie noch einschlagen. Er ist verrückt. Er ist gemeingefährlich.« Er hämmerte immer stärker. Ich stellte mir vor, wie er sich mit seiner gewaltigen Körpermasse gegen die Türfüllung warf, die schließlich nachgeben würde. Keine Tür mehr zu haben bei dieser Kälte, das wäre unerträglich. Dann wurde es ganz schlimm. Er schlug nun unaufhörlich zu, in Abständen von weniger als 1 Sekunde. So viel Kraft hatte ich ihm nicht zugetraut. Juliette war leichenblass geworden, sie ließ meine Hand los. Es geschah etwas Furchtbares. Augenblicklich eilte ich die Treppe hinab und machte die Tür auf. Das Gesicht des Quälgeists war rot angelaufen vor Wut. Ich hatte eine solche Angst, dass ich keinen Laut herausbrachte. Ich wich beiseite, um ihn eintreten zu lassen. Er legte den Mantel ab, dann ging er zu dem Sessel, den er als den seinen betrachtete, und nahm Platz. »Ich hatte sie nicht gehört«, stotterte ich endlich. »Ich hab gewusst, dass sie da sind. Der Schnee war unberührt.« So viele Worte hintereinander hatte ich von ihm noch nie gehört. Dann schwieg er erschöpft. Ich war entsetzt. Was er soeben verlautbart hatte, bewies, dass er nicht schwachsinnig war. Dafür benahm er sich nun wie ein gefährlicher Verrückter. Eine Ewigkeit später äußerte er noch einen Satz. »Gestern waren Sie nicht da.« Der Ton war anklagend. »Ja, wir haben einen Spaziergang im Wald gemacht.« Und schon war ich im Begriff, mich zu rechtfertigen. Aus Scham, eine solche Memme zu sein, zwang ich mich hinzuzufügen, »Sie haben so laut geklopft.« Man kann sich nicht vorstellen, wie viel Mut diese paar Worte mich kosteten. Aber unser Nachbar verspürte für seinen Teil kein Bedürfnis, sich zu rechtfertigen. Hatte er zu laut geklopft? Na schön, er hatte recht gehabt, denn so hatte er mich ja dazu gebracht, ihm aufzumachen. Dies war nicht der Tag, an dem ich das Selbstvertrauen aufbringen würde, das nötig war, um zu schweigen. Meine Frau hat sich bei dem Spaziergang gestern erkältet. Sie liegt im Bett und hustet ein bisschen. Schließlich war er ja Arzt. Vielleicht konnte er sich doch noch als nützlich erweisen. Aber er schwieg. »Würden Sie sie untersuchen?« »Sie hat sich erkältet«, antwortete er gereizt mit einer Miene, als wollte er sagen, »Sie werden mich doch wegen sowas nicht belästigen.« »Nichts Ernstes aber in unserem Alter?« Er würdigte mich keine Antwort mehr. Seine Botschaft war deutlich. Wenn es nicht mindestens eine Meningitis war, durften wir auf seinen Beistand nicht hoffen. Er schwieg nun wieder. Eine Welle des Zorns packte mich. Was denn? Sollte ich vielleicht 2 volle Stunden mit diesem Idioten verbringen, der aus seinem Stumpfsinn nur aufwachte, wenn es galt, mir die Tür einzuschlagen? Und währenddessen meine arme, kranke Frau in ihrem Bett allein lassen? Oh nein, das ließ ich nicht mit mir machen. Betont höflich sagte ich zu ihm, Sie werden mich entschuldigen, aber Juliette braucht mich jetzt. Sie können sich's, wie Sie wollen, hier im Wohnzimmer bequem machen oder auch mit mir nach oben kommen. Jeder Beliebige hätte begriffen, dass er verabschiedet wurde. Nur war Monsieur Bernardin eben nicht jeder Beliebige. Ich schwöre, er fragte mich in gekränktem Ton, »Sie bieten mir keine Tasse Kaffee an?« Ich traute meinen Ohren nicht. Also war die Tasse Kaffee, die wir ihm aus Freundlichkeit jeden Tag angeboten hatten, nun schon etwas, das wir ihm schuldig waren. Mit einem gewissen Schrecken begriff ich, dass alles, was wir ihm seit seinem ersten Besuch gewährt hatten, für uns zur Pflicht geworden war. In seinem primitiven Gehirn erlangte eine nur ein einziges Mal erwiesene Gefälligkeit prompt den Status eines Gesetzes. Trotzdem, von mir würde er seinen Kaffee nicht bekommen. Das wäre doch die Höhe. Die Amerikaner, habe ich gehört, sagen zu ihren Gästen, »Help yourself«. Aber man ist noch kein Amerikaner, nur weil man es gern wäre. Andererseits hatte ich nicht die Stirn, ihm irgendetwas abzuschlagen. Wenig mutig, wie ich nun einmal bin, fand ich einen Mittelweg. »Ich habe keine Zeit, Kaffee zu machen, weil ich Wasser für den Kräutertee meiner Frau aufsetzen muss. Kann ich Ihnen bei der Gelegenheit eine Tasse Tee machen?« Beinahe hätte ich noch hinzugefügt, »wenn es Ihnen recht ist.« Ich hatte den schlichten Mut, diese Worte wegzulassen. Nachdem ich ihm seinen Tee gebracht hatte, stieg ich mit dem Kräuteraufguss zu Juliette hinauf, die ganz verkrümmt in ihrem Bett lag und mir zuflüsterte, »Was hat er nur? Warum hat er wie ein Wilder auf die Tür losgeschlagen?« Ihre Augen waren geweitet vor Angst. »Ich weiß es nicht. Aber mach dir keine Sorgen, er ist nicht gefährlich.« »Bist du sicher? Du hast doch gehört, mit welcher Kraft er gegen die arme Tür gehämmert hat.« »Er ist nicht gewalttätig. Er ist nur ein ungehobelter Mensch.« Ich erzählte ihr, wie der Mann seinen Kaffee verlangt hatte. Sie musste lachen. »Und wenn du ihn allein unten sitzen lässt?« »Ich trau mich nicht. Versuch's mal, einfach um zu sehen, wie er reagiert.« »Ich möchte nicht, dass er anfängt, in unseren Sachen zu wühlen. Das ist nicht seine Art.« »Und was ist seine Art?« »Pass auf, er ist ein Flegel. Zu einem Flegel darfst du auch ein Flegel sein. Und darum geh nicht wieder hinunter, ich bitte dich. Ich habe Angst, wenn du mit ihm allein bist.« Ich lächelte. »Du hast weniger Angst, wenn du da bist, um mich zu beschützen?« In diesem Augenblick war ein lautes Poltern zu hören. Dann ein zweites, ähnliches Geräusch. Dann ein drittes. Der Rhythmus verriet uns, was da vorging. Der Feind kam die Treppe herauf. Die Stufen, die an unser Leichtgewicht gewöhnt waren, stöhnten auf unter Monsieur Bernardins Masse. Juliette und ich, wir sahen uns an wie 2 in der Speisekammer eines Menschenfressers eingeschlossene Kinder. Flucht war nicht möglich. Schwer und langsam kamen die Schritte näher. Ich hatte die Tür offen gelassen. Ich dachte nicht daran, sie zu schließen. Was hätte eine solche halbherzige Verteidigung uns genützt? Wir waren verloren. Zugleich war mir bewusst, wie lächerlich unsere Angst war. Wir hatten nicht ernsthaft etwas zu befürchten. Unser Nachbar war eine Plage, gewiss, aber irgendeinen Schaden würde er nicht anrichten. Das änderte nichts an unserem Entsetzen. Schon spürten wir seine Gegenwart. Um in meiner Rolle zu bleiben, nahm ich mit nachdenklicher Miene die Hand der Kranken. Da stand er. Er betrachtete die Szene. Der besorgte Gatte, bei seiner leidenden Frau am Bettrand sitzend. Ich mimte Überraschung. »Ach, Sie sind heraufgestiegen!« Als ob ich den Lärm auf der Treppe hätte überhören können. Sein Gesichtsausdruck widersetzte sich der Analyse. Er schien über unsere schlechten Manieren entrüstet und zugleich argwöhnisch zu sein. Juliette stellte sich womöglich krank, nur um die Höflichkeitspflichten gegen ihn versäumen zu können. Seufzend brachte sie eine komische Dankesäußerung heraus. »Ach, Herr Doktor, wie nett von Ihnen, aber ich glaube, ich habe mich bloß ein bisschen verkühlt.« Verblüfft trat er näher und legte ihr die Hand auf die Stirn. Ich betrachtete ihn mit einem gewissen Erstaunen. Wenn er meine Frau untersuchen konnte, dann musste sein Gehirn ja irgendwie funktionieren. Was wohl dabei herauskommen würde? Schließlich hob sich die dicke Hand wieder. Er sagte nichts. Eine Sekunde lang befürchtete ich das Schlimmste. »Nun, Herr Doktor?« »Nichts. Sie hat nichts.« »Aber sie hustet doch.« »Sicher ist der Hals ein bisschen entzündet, aber sie hat nichts.« Diese Aussage, die ein gewöhnlicher Arzt in beruhigendem Ton vorgebracht hätte, klang aus seinem Mund wie eine Beschimpfung. Und wegen so einer Bagatelle weigern sie sich, ihre Pflichten als Gastgeberin gegen mich zu erfüllen? Ich gab mir den Anschein, als hätte ich nichts davon bemerkt. »Danke, danke, Herr Doktor. Sie beruhigen mich sehr. Wie viel bin ich Ihnen schuldig?« Es könnte seltsam erscheinen, dass ich ihn dafür bezahlen wollte, dass er einmal die Hand auf die Stirn meiner Frau gelegt hatte. Ich wollte ihm vor allem nichts schuldig bleiben. Er zuckte unwirsch die Achseln. Und auf diese Weise entdeckte ich an unserem Quälgeist einen Charakterzug. Dass er überhaupt einen Charakterzug hatte, erstaunte mich. Geld interessierte ihn nicht. Konnte es sein, dass er kurze Anwandlungen kannte, in denen er, wenn nicht großzügig, so doch von Gemeinheit frei war? Seiner Rolle getreu beeilte er sich, jede Spur eines möglichen günstigen Eindrucks zu verwischen. Er marschierte durchs Zimmer und setzte sich uns gegenüber auf einen Stuhl. Juliette und ich wechselten einen ungläubigen Blick. Er konnte uns doch nicht bis in unser Schlafzimmer hinein verfolgen. Die Situation war ebenso peinlich wie ausweglos. Selbst wenn ich fähig gewesen wäre, jemanden vor die Tür zu setzen, wie hätte ich mit ihm verfahren sollen, wo er noch dazu soeben meine Frau kostenlos untersucht hatte? Juliette wagte schließlich einen leisen Protest. »Herr Doktor, Sie wollen doch da nicht sitzen bleiben.« Sein finsteres Gesicht zeigte eine Spur von Entrüstung. »Was? Womit wagte man ihm zu kommen?« »Hier ist kein passender Ort, um Sie zu empfangen, und Sie würden sich auch langweilen.« Das schien ihm einzuleuchten, aber er stellte eine niederschmetternde Bedingung. »Wenn ich ins Wohnzimmer gehen soll, müssen Sie mitkommen.« Vergeblich wandte ich ein, »ich kann Juliette nicht allein lassen. Sie ist nicht krank.« Es war unvorstellbar. Ich begnügte mich damit zu wiederholen, »ich kann Sie nicht allein lassen. Sie ist nicht krank.« »Aber Herr Doktor, sie ist so empfindlich. In unserem Alter muss man vorsichtig sein. Sie ist nicht krank.« Ich sah Juliette an. Sie schüttelte resigniert den Kopf. »Wenn ich doch nur die Kraft gehabt hätte zu erklären, ob krank oder nicht, ich bleibe bei ihr. Gehen Sie hinaus.« Mir blieb nichts anderes, als zu begreifen, wie sehr ich der Rasse der Schwächlinge angehörte. Ich verabscheute mich selbst. Ich gab mich geschlagen. Ich stand auf und stieg mit Monsieur Bernardin ins Wohnzimmer hinab. Meine arme, hüstelnde Frau blieb im Schlafzimmer allein. Der Eindringling warf sich in seinen Sessel. Er griff nach der Tasse Tee, die ich ihm gemacht hatte, bevor ich zu Juliette hinaufgegangen war. Ich schwöre, er hielt mir die Tasse hin und sagte, »Jetzt ist er kalt.« Für einen Augenblick war ich fassungslos. Dann schüttelte es mich vor Lachen. Das war ja enorm. So was von Dummdreistigkeit. Unvorstellbar. Ich lachte und lachte und die Verkrampfung einer halben Stunde löste sich in Heiterkeit auf. Ich nahm dem Dicken, den mein Gelächter ärgerte, die Tasse ab und ging damit zur Küche. »Ich mache Ihnen gleich neuen Tee.«